Der Moment war so gewählt, dass man nicht gut ablehnen konnte, und der Besucher schob sich eilig stolpernd durch den engen Durchgang. Als er den Stuhl erreicht hatte, setzte er sich und blickte Rasumichin argwöhnisch an. »Sie brauchen übrigens nicht weiter verlegen zu sein«, platzte dieser hervor. »Rodja ist schon den 5. Tag krank und hat 3 Tage lang fantasiert. Jetzt aber ist er zu sich gekommen und hat sogar mit Appetit gegessen. Dort sitzt sein Arzt. Er hat ihn soeben untersucht. Und ich bin Rodjas Kamerad, auch ein ehemaliger Student, und pflege ihn nun. Also, achten Sie nicht auf uns und genieren Sie sich nicht. Fahren Sie nur fort und sagen Sie, was Sie zu sagen haben.« »Ich danke Ihnen. Aber werde ich den Kranken durch meine Anwesenheit und das Gespräch nicht aufregen?« wandte sich Pjotr Petrowitsch an Sosimow. »Nein«, sagte Sosimow langsam. »Sie können ihn vielleicht sogar zerstreuen.« Und er gähnte wieder. »Oh, er ist schon lange bei Besinnung, seit heute Morgen«, fuhr Rasumichin fort, dessen Familiarität den Stempel einer so unverfälschten Treuherzigkeit trug, dass Pjotr Petrowitsch allmählich sein Gleichgewicht wiedergewann, zum Teil wohl auch darum, weil dieser abgerissene und freche Mensch sich als Student vorgestellt hatte. »Ihre Frau Mutter«, begann Luschin. Äußerte sich Rasumichin vernehmlich. Luschin blickte ihn fragend an. »Das hat nichts zu bedeuten, ich tat es nur so. Fahren Sie nur fort.« Luschin zuckte die Achseln. »Ihre Frau Mutter hat noch während meiner Anwesenheit dort einen Brief an Sie geschrieben. Nachdem ich hier eingetroffen war, ließ ich absichtlich einige Tage vergehen und kam nicht gleich zu Ihnen, um ganz sicher zu sein, dass Sie von allem unterrichtet sind. Jetzt sehe ich aber zu meinem Erstaunen...« »Ich weiß«, sagte plötzlich Raskolnikow mit dem Ausdruck des ungeduldigsten Ärgers. »Sie sind es also, der Bräutigam.« »Nun, ich weiß. Und damit genug.« Pjotr Petrowitsch fühlte sich entschieden beleidigt. Aber er schwieg. Er dachte eifrig nach, was dieses alles zu bedeuten habe. Das Schweigen dauerte fast eine Minute an.